Feste, so geh auch zu mir. Rasten. Ja, ja, ich halte Jesu feste, so Jesu zu mir ein. O schöner Gott, komm sanfter Tod und führ mich fort, wo Gott und seines Lammes Gäste in Krone zu der Hochzeit sein. Ich bin erfreut, das Elend dieser Zeit noch von mir heute abzulegen. Denn Jesus wartet mein im Himmel mit dem Segen. Da lass ich nicht mein Heil von dir, da bleibt dein Segen auch bei mir. Da lass ich nicht mein Heil von dir, da bleibt dein Segen auch bei mir. Lass ich nicht mein Heil von dir, da bleibt dein Segen auch bei mir, da bleibt dein Segen auch bei mir.